passend zur Ausgabe, die wir gleich analysieren werden, begrüße ich euch erstmal mit folgenden Worten, und zwar frohe Weihnachten. Ja, wir werden eine Runner-Ausgabe analysieren, die ein bisschen im Zeichen von Weihnachten stand. Deswegen kann man durchaus sagen, wir analysieren ein WWE Monday Night Raw Christmas Special. Und das nennen wir dann einfach mal lieber, weil es sich scheiße anhört, Wrestling Replay Ausgabe 62, die eine Raw-Ausgabe, die getaped wurde, allerdings erst am ausgestrahlt wurde, am 24.12.2012 behandelt. Und wie so oft mache ich das nicht alleine, aber diesmal mache ich es auch nicht mit einem anderen einzigen Partner zusammen, sondern zu dritt sind wir heute mal wieder, wie auch schon letzte Woche, allerdings in einer etwas anderen Konstellation. Zunächst aber erstmal der Standardgast, nämlich der Kleisi. Guten Abend. Hallo, guten Abend Leon, guten Abend anderer Gast, guten Abend Wrestling Replay Universe und frohe Weihnachten zusammen. Ja, den anderen Gast werden wir dann auch direkt mal auflösen. Das ist auch schon jemand, den er eigentlich kennen sollte, denn er war früher auch quasi unser Stammgast. Ist es dann im Nachhinein nicht mehr geworden, aber wir freuen uns, dass er auch mal wieder dabei ist, kurz vor dem neuen Jahr. Das ist nämlich der Norbert. Guten Abend. Guten Abend Leon, guten Abend Kleisi. Guten Abend, Universe. Genau. Frohe Weihnachten. Kurz und schmerzlos. Ja, kurz und schmerzlos fangen wir dann auch direkt mal an. Und zwar mit der, ja, ich sag mal, Opening-Szene, denn Promo kann man das nicht nennen, denn da lief der Weihnachtsmann, wer das war, können wir dann später auflösen. Ja, da lief der Weihnachtsmann am Anfang der Bühne rum, wollte ein paar Geschenke verteilen, doch dann ertönte, glaube ich, auch die Musik von Alberto Del Rio. Kann auch sein, dass es nicht war, aber auf jeden Fall war er laut zu hören durch das Hufen seines Autos, aber der Weihnachtsmann störte sich da nicht so dran. Und so kam es letztendlich, dass ja, der Weihnachtsmann mehr oder weniger in das Auto von Alberto Del Rio hineingelaufen ist. Das wird nun aber uns verkauft wie ein ja, Auffahrunfall von Alberto Del Rio. Und das führte dazu, dass schockierenderweise der Weihnachtsmann regungslos am Boden liegen blieb. Und am Ende auch noch von Rettungskräften auf einer Trage hinausgetragen wurde, aber natürlich schon ein gutes Zeichen. Er konnte, ich glaube, sogar beide Daumen ins Publikum nach oben zeigen und dementsprechend wurde sein Abschied vorerst mit entsprechenden Ovationen begleitet von den Fans. Und da habe ich mir erstmal nur gedacht, really? Das war jetzt aber schon ziemlich hart an der PG-Grenze selbst dafür, dass das jetzt eine Weihnachtsspezialausgabe war, aber es kam ja noch schlimmer, denn direkt nach dieser Szene gab es dann in dem Backstage-Bereich den SmackDown General Manager mit seinem Assistenten, also King Booker und Teddy Long, die sich mit Alberto Del Rio ja mehr oder weniger streiteten, warum er denn den Weihnachtsmann angefahren hätte und dass das auch eigentlich gar nicht. Und aber der Weihnachtsmann, bevor er dann rausgegangen ist, hatte noch etwas zu sagen, nämlich den Main Event hat der Weihnachtsmann ja, gebuckt, sage ich mal. Und Alberto Del Rio war involviert und leider auch jemand anders, nämlich John Cena. Denn diese beiden sollten sich dann im Main Event in einem Miracle on 34th Street Fight messen. Lustiges Wortspiel der WWE. Später mehr, nun erstmal, sage ich mal, zuerst an Kleisi die Frage, war das wirklich zu hart an der PG-Grenze hier? Naja, erstmal zur Auflösung, der Weihnachtsmann hatte tatsächlich nur einen Daumen in der Luft, aber das ist ja egal. Also, ja, also sehr, sehr nah an der Grenze. Ich war really schockiert, also ganz klar. Aber die WWE also, war ja auch super hart dargestellt von der WWE. Also ich meine, Alberto Del Rio fährt hinter dem Weihnachtsmann, bleibt stehen, der Weihnachtsmann dreht sich um und springt übers Auto. Also der Unfall kann ja somit nur von Alberto Del Rio ausgehen. Ja, also die WWE hat ja auch super noch die Emotionen der Zuschauer damit reingesteckt. Ja, sie haben nämlich, wie man vielleicht auch bei Matches gehört hat, immer die Pops der Fans, die Jubelrufe und Berufe eingespielt. Also man hat nämlich gesehen, das Publikum hat kaum reagiert und dann, naja. Also ja, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, eine Promo, ein Segment, was sehr nah an der PG-Grenze ist, ganz klar. Ja, und dieselbe Frage direkt mal an den Norbert. Das war wirklich wieder übertrieben. Ich sag nur dazu, no, no, no WWE. Weil die sich da einfallen lassen haben, einfach katastrophal, aber ging ja noch weiter. Wenden wir uns erstmal dem Main Event zu. Das war das von mir angesprochene Miracle on 34th Street Fight Match zwischen John Cena und Alberto Del Rio. Und hier konnte leider mal wieder John Cena einen Sieg erringen in einem für so eine Weihnachtsausgabe ganz unterhaltsamen Match, in dem es die Waffen dann auf der Bühne in Geschenken versteckt gab. Und ja, wie gesagt, John Cena konnte gewinnen. Allerdings der Weihnachtsmann die Bühne hinuntergelaufen kam und dem Alberto Del Rio, der zu diesem Zeitpunkt dann in den Seilen hing, den Mandible Claw verpasste. Und da war natürlich jedem klar, wer der Weihnachtsmann ist, nämlich Mick Foley. Und nach dem Mandible Claw gab es eben den Attitude Adjustment und einen erfolgreichen Three Count. Damit ein Sieg für John Cena in der vorletzten Ausgabe von Raw in diesem Jahr. Und weil es eben die vorletzte Ausgabe in diesem Jahr ist und eine Weihnachtsausgabe, müssen wir uns wohl damit zufriedigen, dass John Cena gewinnt und es keine Big E Langston Interference gab. Aber wie ich schon sagte, das Match war an sich ganz unterhaltsam für so eine Weihnachtsausgabe. Da kann ich leider nichts gegen sagen, weil es eben zum großen Thema Weihnachten gepasst hatte. Von daher halte ich mich da mal mit Kritik zurück und sage, dafür, dass John Cena beteiligt war, war das Match ja besser als erwartet, aber dennoch nicht gerade das Beste. Ja, also ich schließe mich da an. Also wir hatten auf jeden Fall schon schlechtere Main Events in den Raw-Ausgaben und auch mit John Cena und mein Vogel macht wieder hier Geräusche. Nein. Man weiß ja, dass Alberto Rio gegen John Cena öfters mal auch gute Matches hervorheben können. Also ich gehe weiter an Norbert. Ja, Match war nicht so begeistert. Ich war von dem Match nicht so begeistert gewesen. Aber das Lustigste war natürlich, weil Cena nicht im Ring zeigen konnte, dafür aber außerhalb des Rings mit der Bowlingkugel. Er sollte lieber statt Wrestling wird er mittlerweile eher Bowler werden, weil das kann er besser. Auch vom Match her halt eher ein Opener als ein Main Event, aber ich habe kurz nichts gehört, deswegen konnte ich nicht wissen, ob Norbert fertig ist. Ich mache einfach mal weiter und ja, vom Ende springen wir mehr oder weniger wieder an den Anfang, nämlich wurde vom Big Red Monster Kane und ja, seinem Tag-Team-Gegner auch in der Fehde, ein von zwei, nämlich Cody Rhodes. Hier konnte sich Kane in einem für ein Opening Count ist gar nicht mal so schlechten Match, so möchte ich das mal sagen, durchsetzen. Zur Matchzeit kann ich nichts sagen, weil das hier in meinem Bericht nicht steht. Vielleicht hatte einer einen anderen Bericht, wo er mich dann nachher aufklären kann, aber ich lasse die Matchzeit erstmal offen. Und gebt mit jetzt dieses Match mit der Frage zur Qualität zuerst an den Kleise und dann an den Norbert. Ja, also das waren wir jetzt bei Kane gegen Coyotes, oder? Ja. Ich habe nämlich dich kurz nicht gehört. So. Ja, also mir kam das Match tatsächlich länger vor, als es war. Und dafür, dass Kane jetzt... Naja, was sage ich da eigentlich? Kane und Cody Rhodes können ja wresteln. Also das Match war schon ganz okay, aber man hätte schon ein bisschen was mehr rausholen können. Vielleicht noch Interference von Damien Sandow. Aber war okay. Ja, Match von der Länge, wie Kleisi schon sagt, das war, mir kam es auch wirklich sehr, sehr lang vor. Ich habe schon gedacht, ob irgendwelche anderen Matches noch kommt, aber ist mal aufgefallen, stimmt ja, ist ja eine Aufzeichnung gewesen. Aber mit 5 Minuten und 55 war es schon wirkend sehr lang. Aber insgesamt war das Match sehr unterhaltsam für den Opener. Leider kein Main Event. war ja wieder Super Cena im Main Event stand. Naja, das wäre auch zu viel des Positiven, glaube ich. Ja. Ja, ich glaube, du bist fertig. Yes. Alles klar, ja. Wo wir gerade schon von der Tag Team Fehde geredet haben, wenn wir uns direkt mal am Match zu was. Letztes Mal in dieser Tag Team Fehde bestritten wurde, nämlich von dem Partner von Ken, also Daniel Bryan, und dem Partner von Cody Rhodes, nämlich Damien Sandow, bestritten wurde. Hier konnte sich, wie auch im ersten Match, der Face Wrestler durchsetzen, mal so nebenbei. Hier gab es nur Face Sieger. Ja, und in diesem Rahmen konnte dann halt Daniel Bryan nach dem No-Log gewinnen. Auch wie beim Opener würde ich sagen, hier der Trend, was die Qualität angeht, auf diese Aufgabe bezogen, doch eher nach oben. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Und deswegen selbe Reihenfolge wie gerade, selbe Frage wie gerade. Ja, also auch da, also da weiß ich jetzt gar nicht, wie lange das Match ging. Könnt mich jetzt mal einer aufklären, bitte? Schnell. Also nein. Ja, ich weiß es nicht. Der Norbert weiß es bestimmt, das wusste er nämlich gerade auch. Er schreibt was. Ja, Daniel Bryan gegen Damien Sandow. Ich war gerade noch bei Kane gewesen. Ich wette drauf, er schreibt es gleich in den Chat, und wenn es so ist, dann kann es ja einer von uns sagen. 5 Minuten 39. Ja, sage ich ja. 5 Minuten 39. Und, also, ja, auch wieder, die beiden könnten viel mehr abliefern. Und ja, qualitativ war es für diese Zeit schon ganz okay, aber ja, ich habe es jetzt nicht so gern gesehen, dass Damien Sandow aufgibt, aber naja, was wir machen, er ist halt ein Heel. Daniel Bryan hat den No-Lock als Finisher, aber ich hätte, da Kane schon an diesem Abend gewonnen hat, hätte ich auf jeden Fall Damien Sandow als Sieger gemacht oder dastehen lassen, aber naja, was soll man machen, es war ein Weihnachtsspecial, ganz viele Kinder natürlich da. Und na gut, es war ja eigentlich das gleiche Publikum wie bei Super Smackdown, also, aber naja, man wollte zu Weihnachten halt, dass die Fans, die PG-Fans, mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und somit nur Face-Sieger. Und ja, qualitativ für die wenige Matchzeit gut, aber man hätte mehr von der Zeit herausholen müssen, wie schon bei Kane gegen Cody Rhodes. So, Match war interessant. Das fand ich mit dem lautstarken Silence von Sandow und No von Bryan, das war ja wirklich interessant gewesen. Aber das Match, wie Gleisi schon sagte, ich hätte Sandow als Sieger gesehen, aber leider sollten ja die das wieder gewinnen, statt mal ein paar Heels. Aber vom Matchverlauf sehr interessant. Und leicht Comedy-Einlagen wieder reingebracht, was ja mittlerweile bei WWE ja so typisch ist. So, ich bin fertig. Ja. Wenn es vielleicht kurz ist, war ein Santa's Helper 8, Diva Techie Match, Fox und Natalia, die sich gegen die Real Dieven Eve Torres, Tamina, Snooker, Asana und Rosa Mendes durchsetzen konnten. Das nur mal so als Randnotiz, wir lassen es offen vormachen, weil damit den Matches abends, es war ein, Achtung, nächstes Wortspiel der WWE, Lumberjack Frost Match. Das hatte wohl zu bedeuten, dass jeder der Lumberjacks einfach nur eine mehr oder weniger lustige Weihnachtsmütze auf hatte. Wer es braucht, soll es gerne haben. Ich hätte es nicht gebraucht, aber es war halt eine Weihnachtsaufgabe und somit mussten wir uns damit zufrieden geben. Bestritten wurde das Match von Sheamus und dem World Heavyweight Champion Big Show. Und ja, ob man das jetzt als Kompliment sehen kann, weiß ich nicht, aber ich denke, für mich zumindest hat sich das Match ein bisschen gezogen wie Kaugummi. Und das bedeutet natürlich, dass es zumindest vom Gefühl her relativ lang war. das kann man dann schon wieder als Kompliment aufnehmen. Und jetzt hätten ein negativer Punkt, was das Match betrifft, nämlich Sheamus hat gewonnen und das sogar an einem, ich sag mal, fragwürdigen Ende, denn es war halt das typische Ende eines Sheamus-Matches. Er weicht dem Gegner-Finisher aus und zeigt dann den Langeweile-Kick, also den Brogy-Kick. Pinfall 1-2-3 Ende. Also klassischer Sheamus-Sieg. Na gut, das bedeutet wohl, dass wir beim Royal Rumble also nochmal dieses Match zwischen den beiden um den Titel sehen müssen. Und ich hoffe mal, dass erneut Big Show gewinnen wird. Und ich denke mal, ihr beiden hofft das auch. Aber dennoch die Frage, wie fandet ihr das Match und habt ihr das auch so lange eingesehen wie ich? Ja, also das Match war an sich ein sehr, sehr gutes, weil man hatte schon einige schlechtere Lumberjack-Matches. Die Lumberjacks auch ab und zu dann gut eingesetzt. Fand ich jetzt nicht so gut, dass es direkt zweimal einen kleinen Brawl außerhalb des Rings gab. Aber ja, an sich das Match war gut. Ich finde es jetzt gar nicht mal so schlimm, dass Sheamus gewonnen hat. Und ja, aber ich hoffe natürlich, dass es beim Royal Rumble, also ich denke, dass es beim Royal Rumble das Match geben wird, aber ich hoffe auf Big Show als Sieger. Und somit gebe ich mit dieser Meinung auch weiter an den Norbert. Und ja, also Sieger ist nicht ganz so schlimm, das Match ist ganz okay gewesen, beziehungsweise auf höherem Niveau. Und ja, als einziges Negatives war ich nur, dass es nicht, dass man es nicht so darstellen muss, dass auch jemand wie Tensai eine Weihnachtsmütze trägt. Aber das ist nur als Neben, als eine Randnotiz. Somit gebe ich weiter an Norbert. Vom Matchverlauf hätten sie ein bisschen kürzer machen können. Aber ich gehe davon aus, dass mit bei Royal Rumble Big Show gewinnt und Sheamus beim Royal Rumble dabei ist, um sich die Titelchance zu holen. Und ich hoffe mal, dass WWE diesmal ihn stärker darstellt, als was dieses Jahr war. Das war dieses Jahr wirklich nicht mehr schön gewesen, was sie mit Sheamus abgezogen haben. Er kann mehr. Sieht man ja mittlerweile ja gegen Big Show, dass er wieder mehr kann als die ganzen Zeit vorher. Von da aus, weil die Matchlänge Andererseits hätte ich mir auch schon früher gehofft, dass das Match direkt schneller beendet worden wäre, aber war ja leider nicht der Fall. Dein Abschlusswort, was dieses Match angeht, ich denke, da sind wir auch wieder einer Meinung und machen wir einfach mal weiter. Wieder ein Punkt, den wir aus und David Otunga, wo hier dann Zack Ryder gewonnen hat. Nur auch als Randnotiz, wie auch beim Dieven-Match, ist jetzt nicht von aller großer Wichtigkeit, deswegen lassen wir es außen vor und gehen zu einem anderen Punkt, der vielleicht eher von der Wichtigkeit in der Show ist, nämlich hatten wir dort erstmal ein Backstage-Segment, wo King Booker und Teddy Long Backstage standen und nach kurzer Zeit Brad Maddox, der wohl immer noch einen Vertrag haben wollte, auftauchte und dann von Booker T ein Match forderte, in dem er dann, falls er gewinnt, einen WWE-Vertrag bekommen würde. Und Booker T nahm diese Forderung an und so gab es dann im übernächsten Match erstes Match. Und zwar war dann der Gegner von Brad Maddox der Great Khali, der ein äußerst zweifelhaftes Outfit anhatte und dann auch hier gewinnen konnte. Wie lange das Match gedauert hat, das kann ich wieder nicht sagen, aber drei wirklich Minuten gut fand ich. Ja, 3 Minuten irgendwas Qual genug, denn das Match war wirklich nicht ansehnlich. Es war auch es war halt schlecht. Einfach nur schlecht, so möchte ich das jetzt sagen. Und mit meiner Behauptung, dass das Match schlecht war, weiter an den Gleise geben. Ja, also ich gebe dir auch recht. Also ich fand das Match auch nicht überragend. Na gut, was heißt überragend? Ich fand's miserabel. Und leider hat Brad Maddox verloren, was aber natürlich zu erwarten war. Und ja, ich glaube, das Match ist es auch nicht wert, viel zu sagen. Somit weiter an den Norbert. Norbert? Ja, wo ist er? Norbert. Ist doch jetzt mit meiner Analyse weggegangen, oder? Nee, nee, ich bin noch da, ich habe nur nichts verstanden. Aber macht ja nichts, ich mach mal weiter. Ehrlich, ja, ja, mach du mal. Hier läuft's, ey. Vom Matchverlauf von Great Khali, was hab ich eben noch, was hab ich gesagt, weil ich davon gerechnet hatte, wo Hornswoggle rauskam, hat ich mitgerechnet, hat Brad Maddox endlich seinen WWE-Vertrag bekommt, aber dann kam ja leider Great Khali. Dachte ich mir, Mist. Aber Great Khali als Weihnachtself, das ist ja wieder typisch PG. Typisch PG. Und von da aus nicht mehr sehr, sehr schön. Ja, wie immer sind wir hier auf denselben Trichter gekommen und wie schon immer geht es jetzt nahtlos weiter. Und zwar mit eurem, ja, etwas, ja, was heißt etwas, im Vergleich zu dem Khali-Match einem deutlich schöneren Match, nämlich einem Tag-Team-Match zwischen The Miz und dem Intercontinental Champion Kofi Kingston, die hier gegen Wade Barrett und Antonio Cesaro, also gegen geballte European Power, gewinnen konnten, nachdem The Miz, Entschuldigung, das Skull-Crushing Finale gegen Wade Barrett zeigen konnte. Und wie ich gerade schon sagte, im Vergleich zum Match zwischen Brad Maddox und dem Great Khali war das Match qualitativ deutlich besser und ich glaube, es war auch noch ein bisschen länger. Und da brauche ich eigentlich auch nicht mehr zu sagen und gebe mit der Leitfrage, wie dies bei Matchen immer ist, nämlich nach der Leitfrage, wie war die Qualität weiter an den Kleisi? Ja, also ich glaube, Qualität war auf jeden Fall besser als in den letzten Minuten unser Gespräch hier, aber dazu jetzt weniger. Also ja, ich bin... ja, also ich bin positiv gestimmt über das Match, aber ich könnte mich wieder darüber aufregen, weil vor noch nicht mal 2 Monaten, glaube ich, oder vor 2 Monaten knapp, hatte Miss in einer Fehde Kofi Kingston den Intercontinental-Titel abgenommen. Die beiden hatten eine, naja, was heißt große Fehde, eine größere Fehde am Laufen. Es gab einen Titelwechsel sogar zwischen den beiden. Die beiden haben sich gehasst und wie man es von der WWE kennt, zack, ohne irgendwas, dann in einem Tag-Team und die beiden geben sich die Hand und machen auf Freunde. Da hätte man wenigstens in einem Segment oder in einer Promo mal irgendwas machen können, damit man sieht, dass sie sich vertragen haben oder so, aber nein, die WWE macht ja mal aus Feinden Freunden mit einem Face- oder Heel-Turn und da könnte ich mich wieder total drüber aufregen. Ja, vom Match her war es ja sehr interessant gewesen. Gerade weil The Miz, Wade Barrett und Antonio Cesaro drei der besten aktuell im Ring sind. Aber wie Kleisi schon sagte, ist es ja schon ein großer Witz, The Miz und Kofi Kingston in ein Tag-Team reinzuschmeißen, aber die WWE wird langsam immer blöder. Von da aus, ja, das stimmt auch, nie denken. So, Leon, du bist dran. Ja, danke für die gute Überleitung und wo der Kleisi gerade von dem anscheinend neuen Team The Miz und Kofi Kingston sprach, da fällt mir noch ein, dass ich am Anfang was behaupten wollte, was ich jetzt leider ganz vergessen habe, deswegen schieben wir das mal schnell ein und zwar, ja, Alberto Del Rio hat wohl seine Face-Tage schon wieder hinter sich nach dieser gnadenlosen Attacke auf den Weihnachtsmann war er wohl offensichtlich ganze 8 Tage Face und ist wohl jetzt schon wieder Heel. Und dafür spricht er nun auch, dass er gegen John Cena angetreten hat. Und das spricht auch dafür, was heißt er spricht dafür, er spricht eher dagegen, dass die WWE konstante Pläne hat, zumindest was Heel- und Face-Status von ihren Wrestlern betrifft. Und ich denke, wenn sich da nicht mal langsam was ändert, dann könnte es 2013 schwierig werden für die WWE, aber hoffen wir mal für die WWE, dass das hier nur ein schlecht eingefädelter Zufall war. Aber ich glaube, als Heel hätte sich Alberto Del Rio dann eher um sein Auto gekümmert, als um den Weihnachtsmann. Aber, naja. Aber er kann doch nicht den Helden der ganzen kleinen Pisser umfahren, die da alle in der Arena waren. Ja, stimmt auch. Aber ja, ich fände es gut, wenn er Heel wäre, aber da sieht man, er hängt in der Luft. Leider ja. Er ist zu wesentlich mehr in der Lage, wie das auch der Norbert vorhin bei Sheamus sagte. Wobei ich jetzt bei Sheamus nicht unbedingt noch Verbesserungspotenzial sehe, außer dass er Heel turnen sollte, weil Sheamus ist immerhin jetzt einer permanent in den Main Events, von daher, was willst du mehr als weißer, rothaariger Krieger aus Irland? Wir machen einfach mal weiter und wir kommen zum letzten Punkt der Show, den wir behandeln werden, nämlich, ja, ich sag mal, dem großen Lichtblick der Show, nämlich einer Promo vom nunmehr schon fast, ich glaube, 400 Tage amtierenden WWE Champion CM Punk und seinem Berater Paul Heyman, die beide wohl sehr schlecht gelaunt waren, denn Weihnachten sei für CM Punk ruiniert, da Ryback hier mit dieser Attacke vor 3 Wochen dafür gesorgt hat, dass CM Punk noch nicht antreten könnte und das natürlich für den WWE Champion eine Qual. Und anstatt jetzt hier Ryback nochmal ein Titelmatch zu geben, so sagte CM Punk, sollte man ihn lieber bestrafen und erzählte auch direkt einige Möglichkeiten auf, die man hätte in Betracht ziehen können, aber man hat keiner davon wirklich dann durchgesetzt und auch aufgrund der Reha ist jetzt CM Punk wohl beleidigt und apropos beleidigt, nach dieser Behauptung beleidigt er dann das Publikum und das war quasi die Überleitung für Paul Heyman, der sich mal wieder darüber aufregte, dass der WWE Champion ausgebuht wird und er forderte den Respekt, den er übrigens sehr verdient hat, den forderte er ein, aber auch das nur Anlass für die Fans noch weiter zu buhen und dann gab es noch einen kleinen Shoot in Richtung Ryback, wo er sagte, dass Ryback nunmehr schon 2 Titelchancen gegen CM Punk hatte und er hat in beiden versagt. Also warum sollte man ihm noch eine dritte geben? Und da war es für CM Punk wohl Anlass, die ganzen Sache noch die Krone aufzusetzen, als er sagte, dass er nicht nur normal besser wäre als Ryback, dass er ihn auch mit einem Arm besiegen könnte oder mit einem Bein oder mit amputierten Beinen. Ob das nun stimmt, da kann man daran zweifeln. Einer, der an dieser Aussage auf jeden Fall zu 100% zweifelte, der kam dann auch direkt mal in den Ring marschiert, nämlich Ryback selbst, der dann auch angesprochen wurde vorhin von CM Punk, marschierte in Richtung Ring und ob er CM Punk angreifen wollte, die Absicht wollen wir mal nicht unterstellen, aber Heyman machte dennoch sofort klar, dass CM Punk momentan nicht 100%ig fit sei, also auch nicht wrestlen könnte und falls Ryback ihn dennoch attackieren würde, dann hätte das sehr, sehr große Konsequenzen für den guten Ryback. Kleines Wortspiel von mir, das nur als Randnotiz. Ja, Ryback legt es anscheinend aber auch nicht darauf an, CM Punk zu attackieren und verkündete stattdessen lieber, dass das Titelmatch zwischen Ryback und CM Punk, was ja noch nachgeholt wird in der ersten Raw-Ausgabe von 2013, ein TLC-Match sein wird. Und mit dieser Aussage von Ryback war dieses ganze Promo-Segmentchen dann auch vorbei und wie ich finde, war das einer der wenigen bis vielleicht sogar der einzige Lichtblick an dieser sonst weihnachtlich geprägten Ausgabe und daher schlechten Ausgabe, wie ich es sehe. Von daher habe ich zumindest die Teile von CM Punk und Paul Heyman sehr genossen, nachts um 4 Uhr und war sehr zufrieden, bis dann Ryback kam, na gut, man muss ihn leider auch mal reden hören, das hört sich zwar nicht gut an, aber das TLC-Match zwischen den beiden klingt vielversprechend, weil CM Punk dabei ist und es klingt vielversprechend, weil somit eigentlich schon fast gesichert ist, dass irgendjemand, sei es The Shield oder sei es sogar The Rock, CM Punk ob gewollt oder ungewollt, da in diesem Match den Sieg sicher wird und mit Frage nach Qualität und ob ihr vielleicht auch glaubt, dass es in diesem Match dann Interference gibt, gebe ich weiter an euch. Ja, also sehr ordentliches, wenn nicht sogar klasse Segment, CM Punk, wieder klasse Rede, auch Paul Heyman wieder gut dabei und auch Ryback wurde gut eingesetzt und alles in allem ein gutes Segment, welches sich ja über einige Minuten gezogen hat. Und zur Frage nach dem Eingriff in das Match, ich glaube, das ist zu 110% sicher, dass so ein Match um den WWE-Titel TLC-Match zwischen den beiden nicht, also vor allem nach den vergangenen Wochen, nicht ohne Eingriffe laufen wird. Und ich habe gehört, dass The Rock auch eingeladen wird für diese, oder angekündigt ist für diese Raw-Ausgabe. Oder für die Smackdown-Ausgabe in der gleichen Woche, ich weiß es gar nicht. Und somit denke ich mal schon, dass irgendeiner eingreifen wird. Aber meine Frage ist, ob ist die 30-Tage-Regel von CM Punk mit der Titelverteidigung nicht schon abgelaufen? Ich denke schon, aber wie so vieles wird auch diese Regel bei der WWE nicht eingehalten. Oh, gut. Naja, war ja bei Tag-Team-Titeln auch schon so. Also, ja, also sehr gutes Segment. Ich denke, einer greift ein und ich gebe weiter. Ja, Segment war super gewesen. Aber wie Kleisi eben schon sagte, mit The Rock, er wird auch am 7. da sein. Ob er wirklich eingreift, zu bezweifeln, aber mittlerweile denke ich mir eher, dass er eingreift. Nach Quellen zu urteilen, kostet ja wieso The Rock schon Ryback genug Titelchancen. Von da aus gehe ich davon aus, dass da irgendwas passiert. Und ich hoffe mal, TLC das Match war natürlich das positivste das Segment gewesen. Ja, und mit dem Schlusswort von Norbert, was die CM Punk Promo angeht, sind wir mit meinem Programm zumindest fertig und daher die Frage an euch, hat noch jemand irgendwas von der Raw-Ausgabe, was er als wichtig ansieht, was ich jetzt nicht erwähnt habe? Neben großen Teil nicht, also ich kann nur nochmal wie am Anfang sagen, dass man sehr gehört hat, dass die Fanreaktion von der WWE eingeschnitten worden, was schon armselig ist. Ja, genau. Und die zwei Matches da, Zack Ryder und David Otunga und das 12-Mann-Tag-Team-Match kann man ja außen vor lassen, weil das war nicht das Beste des Abends von da aus. Ist es auch Blödsinn, darüber zu reden. Und zurück zu Leon. Ja, ich gebe jetzt diesmal gleich sofort an dich weiter, machen wir es andersrum. Wir kommen zur obligatorischen Punktevergabe von 0 bis 10. Und von daher fängt diesmal der Norbert an, deine Punkte von 0 bis 10. Ich würde sagen 2,5 bis 3, mehr nicht. Wenn man nach Schulnoten geht, wir hatten eine glatte 5 für die RAW-Ausgabe. Ja, also ich sag mal, also ich hätte eigentlich nur 2 Punkte gegeben und das eigentlich nur wegen der CM Punk Promo und ein Teil wegen dem Main Event und vielleicht noch 0,5 Pünktchen dann für Damien Sandow, nicht für das Match, aber für Kane gegen Cody Rhodes und ja, aber da ich ja in Weihnachtsstimmung bin, ein klein wenig gebe ich doch mal 3 Punkte für die ganze miserable Raw-Ausgabe und von einer Schulnote aus wäre es auch einfach eine glatte 5. Ja, eigentlich hätte ich jetzt für so eine Ausgabe, wenn man mir die so an einem anderen Zeitpunkt präsentiert hätte, maximal 1,5 Punkte gegeben, aber weil es eben eine Weihnachtsausgabe war, möchte ich da auch nicht so hart ins Gericht gehen und gebe deswegen 2,5 Punkte, das klingt auch nicht unbedingt besser. Und wenn ihr es auch schon in Schulnoten macht, gebe ich ja 5 minus oder 5 glatt. Kann man sich jetzt aussuchen. was der WWE eher eine Nachricht ist. Und nun sind wir auch endgültig am Ende einer Analyse einer schlechten Raw-Ausgabe. Da sind wir uns auch in den Punkten einig geworden. Und nun würde ich dringend mal in Richtung Schlusswort gehen. Da fange ich mal an, mich zu verabschieden. Und zwar mit den freundlichen Hinweisen an euch, dass ihr uns auf Facebook finden könnt. Da natürlich, wenn ihr uns mal gefunden habt, den Gefällt mir-Button klicken. Auf YouTube hört ihr euch jetzt wahrscheinlich gerade diese Analyse an. Von daher könnt ihr euch uns einfach mal abonnieren, falls ihr das nicht schon getan habt. Dann werdet ihr auch immer von YouTube informiert, wenn wir mal eine neue Analyse online gestellt haben. Wir sind auf Twitter zu finden. Ich glaube, das heißt dort @wreplay, wenn ich mich nicht irre. Und ich sind sehr gut. Wir sind, glaube ich, auch auf Soundcloud, aber das haben wir, glaube ich, bis jetzt noch nie benutzt. Doch einmal für 2 Minuten habe ich nur gesagt, dass wir keine Zeit haben. Okay. Ja gut. Also auch auf Soundcloud kann man mal reinhören, wenn man nichts von uns hört, da hört man dann wahrscheinlich was, warum wir nichts machen. Also, wie es gerade schon tut, immer schön brav zuhören, dabei am besten Spaß haben. Und wenn ihr es mal so machen wollt wie der Norbert und auch mal dabei sein wollt, dann, wir sind ja nicht so schwer zu finden, ihr seid wahrscheinlich auch auf diverse Wrestling-Gruppen in Facebook. Wir sind auch wahrscheinlich in ein paar von diesen Gruppen drin, von daher könnt ihr euch einfach mal bei uns melden. Und dann gucken wir, wo wir euch einschleifen, egal, wo wir euch reinpacken können. Und von daher verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch, wünsche euch noch einen schönen Weihnachtsabend und morgen noch einen schönen Weihnachtstag. Und ich würde sagen, der Norbert kriegt das endgültige Schlusswort, von daher gebe ich erstmal weiter an den Kleisi. Ja, danke Leon und ja, ich möchte zu dem Zeitpunkt jetzt mal schnell sagen, dass ihr ab sofort wieder die Ausgaben downloaden könnt, wenn ihr keinen Bock auf YouTube habt. Geht einfach auf unsere Homepage und da, wo die Ausgaben stehen, dürft ihr dann auf Download klicken und ja, dann habt ihr die Ausgaben direkt auf eurem PC und müsst dann nicht auch ständig auf Probleme von YouTube, die auf jeden Fall auftreten können, zurückweisen. Somit ja, könnt ihr ab sofort die Ausgaben, wohl auch diese heute, schon downloaden. Und ja, da ich letztens keine Lust auf Schlafen hatte, habe ich auch mal direkt ein paar Informationen weitergegeben, nämlich zum Jahr 2013. Ja, der Leon hat da auch direkt gemerkt, dass ich keine Lust hatte, ins Bett zu gehen. Und ja, denn wir haben im nächsten Jahr ein neues Projekt, das, ja, ich habe jetzt erstmal, habe ich den Namen Sport Total ausgewählt. Aber nennen wir es Project X. Ja, noch ist Project X, genau. Und ja, das war mein Vogel wieder mal. Und ja, darauf werden wir dann im nächsten Jahr nochmal zu sprechen kommen. Das war jetzt nur eine kleine Einleitung. Und in der nächsten Ausgabe werde ich da näher drauf eingehen. Und die nächste Ausgabe wird dann wohl die letzte in diesem Jahr sein. Wahrscheinlich geht es dann um TNA und ja, und ja, was soll ich sagen, ich gebe mal weiter an den Norbert, damit er sein Schlusswort machen kann und ich sag mal, eventuell bis Samstag zu Wrestling Replay 63, zur letzten Ausgabe dieses Jahres dann. Tschüss von mir und ich gebe weiter an Norbert. Ich wünsche allen noch schönen Rest Weihnachtstage und viel Spaß mit der Raw-Analyse. Von da aus, man hört sich am Samstag wieder.